nicht verstehen. Leck mich am Arsch, du kannst mich mal. Ich will nicht so sein wie du. Doch du versuchst mich ständig zu verändern. Bitte, bitte lass mich in Ruhe. Sag das.